SWR 2 Zeitwort. Offene Straße, Gas geben und losfahren. Der Ford Mustang verkaufte ein Lebensgefühl. Fahrspaß für jedermann. Auch Chuck Berry verliebte sich und sang My Mustang Ford. Keine Heckflossen mehr, keine riesigen Stoßstangen. Der Ford Mustang war so ziemlich das Gegenteil der gängigen Straßenkreuzer. Er war kleiner, leichter, hatte trotzdem 6 Zylinder und ordentlich PS. Das Design mit der langen Motorhaube und dem galoppierenden Pferd als Logo, all das traf den Zeitgeist. Und so begründete der Mustang eine komplett neue Gattung von Autos, die Pony Cars. Die waren allerdings auch das Ergebnis einer Krise in der Autoindustrie, erklärt Hajo Neumann. Er war am Mannheimer Technoseum zuständig für Automobilgeschichte. Dazu muss man wissen, dass es Ende der 50er Jahre eine schwere Krise im amerikanischen Autobau gegeben hat. Da verschwand der Chrom und da verschwanden die Heckflossen. Und es verschwand eine gigantische Modellvielfalt. Das konnten die Hersteller dann nicht mehr leisten. Das heißt, die Autos wurden kompakter, die Autos wurden schlichter. Und in diesem Umfeld wurde das Pony Car an den Markt gebracht. Pony Cars waren Autos für junge Käufer. Eher kleine Coupés und Cabrios mit starken 6- bis 8-Zylindermotoren. Relativ günstig in der Grundausstattung. Wer Extras wollte, musste auch extra zahlen. Der Ford Mustang war zwar auch als Kombi lieferbar, aber eindeutig kein Familien- oder Vernunftauto. Also es war kein Spießerauto, das muss man dazu sagen. Da liegt eben, glaube ich, auch der Erfolg begründet, dass man eben auch ein Image mitverkauft hat. Und der Film hat es ja dann aufgegriffen. Im James-Bond-Film Goldfinger tauchte der Mustang auf. Dann hat Steve McQueen ihn gefahren. Also er hat auch einen ganz starken Einfluss auf die Populärkultur dann genommen. Mustang. Viele Popsongs waren Loblieder auf das Fahrgefühl im Ford Mustang. Wilson Pickett schrieb mit Mustang Sally eine Hymne darauf, hier in der Coverversion aus dem Film Commitments von Alan Parker. Wie erfolgreich der Mustang war, zeigte sich schon daran, dass die komplette Erstproduktion von mehr als 20.000 Stück sofort verkauft war, nur einen Tag nach der Vorstellung des Wagens auf der New Yorker Weltausstellung am 17. April 1964. Filmstars der 60er Jahre fuhren gern mal ihre Verfolgungsrennen im Mustang, auch das war ein prima Marketing. Doch mit dem Beginn der 70er galoppierte der Mustang immer langsamer, die Konkurrenz bot ähnliche Autos an, Ford änderte das Design, der Mythos war weg. Im Grunde gibt es den Mustang zwar in mehreren Nachfolgemodellen bis heute, aber die späteren Versionen kamen nicht mehr an das legendäre Design aus den 60ern heran. Findet auch Hajo Neumann. Also es hat mehrere Modellzyklen gegeben und es hat auch relativ häufig innerhalb dieser Modellzyklen das gegeben, was wir heute Facelift nennen. Also man hat die Autos optisch verändert. Der Mustang wuchs erstmal ziemlich stark in die Länge und das Design wurde mit den Jahren ein bisschen, barocker. Das traf dann Anfang der 70er Jahre nicht mehr den Kundengeschmack. Wer also heute den stylischen Auftritt will, muss schon zum Original greifen. Zahlreiche Fanclubs in aller Welt pflegen bis heute die alten Modelle und damit auch das Gefühl, vielleicht selbst ein bisschen so zu sein wie Sean Connery oder Steve McQueen.